Veröffentlichte zahlreiche Reportagen im Zeitmagazin, in Transatlantik und Geo, außerdem Erzählungen, einen Roman, Gedichte und mehrere Hörspiele. In seinem neuen Stück, das Sie nun gleich hören werden, geht es um einen Herrn Kubitschek. Aber Kubitschek bleibt stumm. Reden tut sein Trainer. Er kommandiert, beleidigt, schikaniert und drangsaliert, aber er lobt und schmeichelt auch mal. Das ist sein Job. Und das Ziel ist, Kubitscheks Widerstand zu brechen, denn Kubitschek ist das Objekt eines wissenschaftlichen Versuchs. Dem Autor ist mit diesem Monolog ein ebenso beeindruckendes wie beunruhigendes Lehrstück über Terror und Gewalt gelungen. Hören Sie nun die Lehre von der Erhaltung der Kraft in ihrer Anwendung auf Herrn Kubitschek von Jan Christ. Die Regie führte Bernd Lau. In der Rolle des Trainers hören Sie Peter Franke. Oh, sehen Sie mal, Herr Kubitschek, wenn Sie hier hereinkommen. Sie kommen ja nicht herein. Immer fehlt etwas an Ihrem Hereinkommen. Was? Sie können fragen. Es fehlt ihm. Ja, was fehlt ihm? Der aufrechte Gang. Wie ich dazu komme, ausgerechnet von Ihnen, nach all den Enttäuschungen, den Entsetzlichen. Setzen Sie sich, Herr Kubitschek. Ich darf Sie bitten, den Moment, solange wir plaudern. Es ist nicht anzusehen. Hier sitzen mal, stehen Sie. Herr Kubitschek, dann stehen Sie lieber. Sie können nicht sitzen, ich wusste es. Sie arbeiten während des Sitzens. Woher diese Verspanntheit? Locker, seien Sie doch mal. Und fahren Sie nicht dauernd. Sie fahren mit Ihren Händen durchs Gesicht, jawohl. Eine unausstehliche Angewohnheit von Ihnen, sich dauernd. Außerdem kratzen Sie sich. Wo sich kein Mensch kratzt, kratzt sich der Herr Kubitschek. Aber was ist, gehen wir weiter. Die frühe. Eine insgesamt schöne Zeit, die frühe. Ich weiß. Es bereitet Ihnen eine besondere Freude, am Morgen zu beginnen. Aber heute habe ich nicht den Eindruck. Täuscht der Eindruck? Jeder Eindruck täuscht, Herr Kubitschek. Ich frage, ist diese Stunde auch die Ihre? Haben Sie Ihre Lockerungsübung bei geöffnetem Fenster? Alles absolviert, Herr Kubitschek. Sind Sie entleeren gewesen? Defäkalisieren? Ihre Verdauung? Ist sie in Ordnung? Sind wir frei von ihr? Haben Sie der nötigen Spannkraft halber gehandelt? Haben Sie gestemmt? Sie stemmen nicht, Kubitschek. Es ist eine schon ganz außerordentliche Energie der Verweigerung, die aus Ihnen spricht. Hey. Hey. Ja. Heute. Ja. In der heutigen Frühe. Ja. Ihr Blick, Kubitschek. Oh ja, Ihr Blick. Er beunruhigt uns zwar, aber schön. Alles schön an Ihnen. Ich wusste es ja, dieser Moment, dieser totale Moment. Was für ein Glück für Sie. Sie wachsen, Mann, merken Sie es. Wachsen über sich hinaus, Sie, Kubitschek, über sich hinaus. Eine undenkbare Erfahrung machen Sie da. Aber es fehlt Ihnen wieder was. noch höher. Nun mal höher! Aus, aus, aus! Ich begreif's nicht. Ist es dieses Fluchtverhalten? Bleibt Ihnen wieder nur dieses Fluchtverhalten? Dabei hatten wir gerade einen vorzüglichen Eindruck. Ein Strecken ist angängig, Herr Übungspartner. Ein Körperstrecken, eine Streckübung. Sie strecken sich doch. Sie haben sie in sich, diese Streckung. Sie sind ein durch und durch gestreckter Mensch. Strecken, Mann! Ach, es entfernt sich wieder was in Ihnen. Sie wollen doch nicht etwa eine Pause haben, ich warne Sie. Unterbrechen Sie nicht schon wieder, es ist ein Experiment. Sie richten das Experiment zugrunde, Sie sind das Experiment, Herr Kubitschek! Für was halten Sie uns eigentlich, Sie, Mann? Wir sind... Ihre Berater sind wir. Ihre Helfer zur Selbsthilfe, ihr selbst, das interessiert uns. Wenn die Mehrheit glaubt, sie könne sich aus eigener Kraft verwirklichen, Sie, Kubitschek, wissen es besser. Die Selbstverwirklichung hat per se keine Chance, dafür sind wir da. Wir selbst verwirklichen Sie, Kubitschek. Sie scheinen dieser Tatsache wenig Rechnung zu tragen. Dabei sind Sie uns empfohlen worden. Aus diesem erschreckend hohen Angebot dieser unzähligen Frauen und Männer, die sich als Testpersonen zur Verfügung stellten. Aber Sie, Kubitschek! Sie! Wir kriegen Sie schon. Wir hätten Sie schon kriegen, Meister. Auch bei Ihrem mangelnden Interesse. Diesen gänzlich fehlenden. Sie sind ein Mensch... Ohne jegliches Interesse. Ein interesseloser, antriebsloser, lustloser. So ganz ohne ein Interesse, Herr Übungspartner, was sollen wir da sagen, geht es nicht. Hm? Nehmen Sie mal dieses Zeugs aus dem Mund. Chewing Gum. Hier wird nicht herumgestanden, herumgekaut. Es genügt doch, wenn Sie so aussehen, wie Sie aussehen. Dann müssen Sie nicht auch noch das Zeugs machen. Das hätten Sie sich früher überlegen können. Alles hätten Sie sich, als Sie noch draußen waren, noch frei waren. Durchstrecken. Alle Gliedmaßen. Sie müssen wieder das Gefühl haben, Sie wachsen. Wissen Sie, zu was Sie fähig sind, durch uns fähig werden, schon fähig geworden sind. Sie können hier kein Erschöpftsein simulieren. Denken Sie doch mal, wie Sie gestern erschöpft waren. Waren Sie erschöpft? Sie können hier gar nicht erschöpft sein, Mann. Sie sind gar nicht der Typ, Mann, bei Ihren Fähigkeiten, die wir bei Ihnen geweckt haben, noch immer. Was tun wir denn hier mit Ihnen? Mann, mit Ihnen, was tun wir denn da? Grenzsituation. Wir gehen mit Ihnen an Ihre Grenzen und über sie hinaus. Durch uns erfahren Sie überhaupt etwas von Ihren Grenzen. Sie haben sie, Kubitschek. Bald haben Sie sie nicht mehr. Immer neue Grenzsituationen eröffnen sich. Wo hören wir da auf? Hören wir jemals auf? Also weiter. Gehen wir weiter. Können wir, Kubitschek? Können wir... Aber ja, indem Sie aber fortgesetzt stehen bleiben. Einmal müssen Sie aus Ihrem Stehen bleiben, Mann, unmittelbar. Langsam, Mann, langsam. Die Raumerfahrung. Gehen Sie mal wieder in einen Raum. Der lässt Sie nicht wieder los. Der verlangt nach Ihnen. Der seine Begrenzungen, seine schönen Grenzlinien, sein schönes lineares Gefüge. Sie sehen es auf dem Boden. Die Weißen. Die unterbrochen Weißen. Die Schwarzen. Die unterbrochen schwarzen Linien. Wir wissen, Sie ziehen die unterbrochen Schwarzen vor. Sie marschieren gern unterbrochen schwarz. Sie sind ein linearer Mensch, lieber Kubitschek, aber unterbrochen, linear. In diesem Raum werden wir noch schöne Erfahrungen miteinander, Herr Übungspartner. Ja, Ihre Freude, Kubitschek. Aus der Hüfte. Dieser locker gewordenen Hüfte. Alles lockert sich an Ihnen, lockert sich so heraus, führt gelockert zu Ihnen zurück. Sie beschreiben Spiralen, solche tänzerischen, Sie tänzeln, wir sehen es. Ein schöner Mensch sind Sie. Ah, es ist genug. Es ist genug, Ihr Eifer. Ereifern Sie sich nicht schon wieder. Aus, aus! Ihre Fortschritte sind registriert. Dabei sind wir noch immer bei den Vorübungen. Dies ist erst der Vorraum Ihrer Erfahrung mit uns. All die Räume, oh ja, die Räume. Die Verbindenden, die Raumkombinationen in diesem System. Der Mensch ist als Mensch, mein Lieber. Ein Ausgelieferter. So gesehen sind Sie bei uns in Ihrer eigentlichen menschlichen Bewährung. Glückwunsch. Meinen Glückwunsch. Nehmen Sie doch mal dieses Zeugs aus dem Mund. Und? Sie grimassieren. Ich sah es, Kubitschek. Sie haben grimassiert. Und? Sie kommen nicht. Warum kommen Sie nicht? Hat der Überlebenstrieb Sie noch nicht? Wo ist denn der Überlebenstrieb des Herrn Kubitschek? Sie haben, so ist es vorgesehen, 6 Tage nichts an fester Nahrung zugegeben. Sie sind ein wenig schwächer, aber gehen kann der Mensch noch lange. Der Trieb, zum rettenden Ort aufzubrechen. Das haben uns doch die Katastrophen gezeigt, Kubitschek. Diese bewundernswerten Leistungen der Opfer von Katastrophen. Erinnern Sie sich? Wie Sie zu uns kamen, in welcher Frische? Geradezu penetrant Ihre Frische. Dieser Überschuss verletzend. Wie Sie hier aufräumten, mit sich, mit uns, mit allem hier, diese Offenheit, diese tadellose Offenheit. Aber seitdem Sie aus dieser explosiven Verfassung in die Verinnerlichung hineingewachsen, verschwunden sind, geradezu abgestorben. Solche Stille hatten wir hier noch nie. Passen Sie auf. Diese Totenstille. Sind Sie nur da, Mann? Hey. Geben Sie ein Zeichen, dass Sie leben. Und nun, wenn Wenn Sie gegangen, wenn Sie den Abgang geschafft haben, zu gehen begonnen haben, hier so frei, so wirklich frei und schön durch den Raum gehen, dann dunkeln wir ab. Werden eine plötzliche Dunkelheit eintreten lassen. Wird der Raum für Sie nicht mehr sichtbar sein. Sie aber werden sich selber und dem Raume unsichtbar weitergehen. So weiter, wie Sie begonnen haben. In dem System, das eine Fortsetzung ist des Lichtes in die Dunkelheit. Es muss doch noch was kommen, Mann. Heute Morgen. Noch ein Lebenszeichen. Ein Hinweis auf Ihre prämortale Existenz. Strecken, Kubitschek. Wir sagten, strecken. Die Extremitäten und weiter. Jawohl. Hier müssen Sie alles noch viel besser bewahrheiten, noch gründlicher kapieren als draußen, als in Ihrem Betrieb. Wenn Sie glaubten, Sie könnten hier wie in Ihrem Betrieb nur mal so. Also, lieber Freund, dieses nur mal so, das reicht uns nicht. Schon gewusst? Sie sind ein Testmann. An dieser Wand. Wir sehen es. Sie stehen, lieber Freund, die ganze Zeit schon. Sie sind imstande. Wir sehen es. Es ist ein Wandstehen, ein mit der Wand Ihrer Wand verwachsenes, nach unseren Konzeptionen und Plänen völlig haltloses, unzuständiges, sich möglicherweise als Kritik kritisch offenbarendes Wandstehen. Seitdem Sie hier sind, dieses teils gestreckte, teils gekrümmte, Sie krümmen sich, Kubitschek. Sie sehen nicht gut aus dabei. Die Hauptlinien. In den Markierungsfeldern die Hauptlinien. Sie können die Nebenlinien vernachlässigen, alles Nebensächliche, wir gestatten zu vernachlässigen. Aber die Hauptlinien, Kubitschek, sie arbeiten in Ihnen. Sie wollen sich mit Ihnen verwirklichen. Ihr Schweigen, Ihr beharrliches Schweigen, deutet darauf hin, dass Sie längst gegangen sind. Unsere schönen Markierungen abgehen, sich musterhaft linear verhalten. Wir sehen es, wo Sie nicht aufgebrochen sind. Wir sehen es in Ihrer Verweigerung, jawohl. Schöner, Sie sind, Kubitschek, wo Sie noch nicht sind, vollkommener. Dennoch, mein Lieber, die Hausleitung sähe es gern. Sie machten dem Hause eine besondere Freude, wenn Sie gingen. Los, Mann! Es ist Frühe. Ihre Frühe. Es ist, wie Sie hören können, ein besonders schöner Klang auf diesem Instrument. Wir schlagen einen Dreier. Wir schlagen einen Fünfer. Nun einen Siebener. Die uns zu Ihnen einfielen. Die Zwiesprache mit der Musik, Kubitschek. Die Zwiesprache mit der tänzerischen Sprache der Musik. Hören Sie das mit geschlossenen Augen und gehen Sie aus dem Hören mit geschlossenen Augen ins Gehen mit geschlossenen Augen. versuchen Sie es gar nicht zu begreifen, was hier abgeht. Wenn wir davon ausgingen, was Sie begreifen, oh Mann. Folgen Sie unseren Anweisungen, nichts leichter als das. So, lieber Freund, wie Sie da an Ihrer Wand stehen. Sie stehen ja nicht. So haben Sie auch draußen keine Haltung gezeigt, keinerlei Widerstand, keinerlei Standvermögen. Schauen Sie sich doch an, welche Lässigkeit, diese ganze widerliche Laxheit an Ihnen. Sie gehen nicht, Sie stehen nicht. Was Sie schon unter Ihren Kollegen ausgezeichnet hat. Weshalb auch diese an Ihnen vorbei weitergekommen sind, die Kollegen. Herr Kollege. Habe ich Sie nicht vom Dienst befreit? Von Ihren Verpflichtungen freigestellt? Und sicherzustellen gewusst, dass Sie an Ihren Platz zurückkehren? Sie unterschätzen das, mein Lieber. Unseren Einsatz für Sie. Und als Dank nun dies, Sie alter, hässlicher Wandsteher. Wollen Sie sich mal im Spiegel sehen? Was für eine Visage da herausblickt. Explosiv. Der Mund allein, der Mund. Eine Ladung Mund. Möchte nicht wissen, wie der Zustand Ihrer Zähne, Ihrer Mundhöhle, diese Körperzustände, Achsel, Mund, Magen. Jawohl, Kubitschek. Sie stinken. Ist es die nicht gewechselte Wäsche? Die Nachlässigkeiten im Intimbereich? Sehr aufschlussreich, Mann. Nun geht's rund. Hier den toten Mann spielen, was? Damit laufen Sie aber flach bei mir. Oh, Sie sind eine Träne, Mann, dieser Blick. Blicken Sie noch! Vorn spielt die Musik! Klopfen Sie sich mal auf den Arsch, es ist ja zum Knochenkotzen mit Ihnen! Ich krieg langsam eine Nervenjammer mit Ihnen. Mit uns nicht! Es geht rund oder durch Sie hindurch! Kubitschek! Jeder Moment in unserem Spiel wird registriert. Jede Reaktion, auch das Fehlen einer Reaktion. Die Experten, Kubitschek. Die Experten, sie werden Kubitschek Rechenschaft geben müssen über die Gründe ihrer Unterlassungen. So. Nun kommen Sie mal wieder rüber. Sie glauben doch nichts, sich uns verweigern zu können. Das glauben Sie doch selber nicht. Wie wird Professor Lechner darüber denken? Wie Sie wissen, Lechner, der Sie Kubitschek bereits vorstellte, auf dem Symposion in Wien, dem international hochbesetzten Wiener Symposion, Lechner, der seine Verdienste in der Ausarbeitung dieser Übung und daher nachfragt. Diese täglichen Nachfragen des Professor Lechner. Bedenken Sie, Kubitschek, es ist die Kubitschek-Reihe, in der Sie stecken, die nach Ihnen benannte. Von allen Gremien mit größter Spannung erwartete Arbeit. Kubitschek, Sie leisten der Wissenschaft einen miserablen Dienst. Und dem Professor Lechner, Ihrem Schöpfer gewissermaßen. Auf keinen Fall! So meinte der Professor neulich, dürfe ich bei unserem Stand der Dinge der Ansicht sein, Kubitschek sei unser Mitarbeiter Karl Kubitschek, sei, wenn es den Anschein habe, Nur den Anschein könne es haben, so Lechner. Am Ende. Kubitschek am Ende. Im Gegenteil. So der Professor. Wenn eine Testperson zu erkennen gäbe, am Ende zu sein, sei sie es gerade nicht, finge es erst an. Immer wenn wir meinten, der Zusammenbruch stände bevor, unser Kubitschek bräche zusammen, sei nur eine Grenze erreicht. Eine Grenzüberschreitung bereite sich vor. Eine Wende. So in etwa die Ermutigungen des Professor Lechner. In Ihrem Fall, Kubitschek, diese Totalität, von der Lechner immer spricht. Der Mensch müsse total werden. Wenn ich Sie da so stehen sehe, ich könnte mir auch denken, Sie könnten noch tiefer sinken, absinken. Wir haben nämlich eine Bodenversenkungsanlage, die wir per Knopfdruck bedienen können. Dann sind Sie gänzlich, Mann, durchgefallen. Technik. Die Klappe bitte, nur mal anfahren. Eine kleine Andeutung für Herrn Kubitschek. Oh. Sehen Sie, lieber Freund, wie es sich bewegt hat. Der Boden, auf dem Sie zu stehen glauben. Wir haben auch noch die Vorrichtung, die Scheibe, auf der Sie stehen. Sie ist drehbar. Sie retteten sich nur, mein Freund, indem Sie sich platt auf den Boden würfen. Technik, die Scheibe. Hey, aus, aus, bitte! Der Mann zeigte Reaktion. Danke! Allerdings, wir können auch schneller sein, Herr Kubitschek. Herr Kubitschek, als Sie heute Morgen hier hereinkamen, Sie kamen herein, betraten den Testraum. Wozu wohl, glaubten Sie? Wollen Sie, dass wir Sie entlassen? Liegt Ihnen etwa daran, dass wir Sie zu Ihrer Frau zurückschicken? Neulich äußerte Ihre Gattin den Wunsch, dabei zu sein. Wir haben eine Einrichtung, da kann sie unbemerkt teilnehmen. Wir konnten ihr das ausreden. Bisher. Sie wird ihr Ansinnen wiederholen, wie wir sie kennen. Und für den Professor kann ich nicht garantieren. Lechner könnte sie zulassen. Dann wird sie Ihnen zusehen, Kubitschek, in Ihrer Verweigerung, Ihrer lächerlichen, in Ihrem Versagen. Mann! Im Übrigen, Ihre Frau, wir müssen es Ihnen jetzt sagen. Die kann einem ja mächtig in den Ohren liegen. Die hat sich, leider muss Ihnen das gesagt werden, durchgesetzt. Sie hat gestern zugesehen. Mit Erlaubnis des Professors natürlich. Und heute Morgen, mein Lieber? Diese Neugier, nicht wahr? Enorm. Verdächtig enorm, müssen Sie auch sagen. Aber wir machen uns doch nichts draus, hm? Wie sollten wir das? Oh, Ihre Augen. Hm? Warum jetzt dieser Blick? Sie starren so seltsam, Mann. Gehen wir weiter. Das Programm. Kubitschek. Unser Professor schaut uns zu. Die Augen wieder. Was ist man? Was tun Sie da? Nun machen Sie mal halblang, Sie Witzbold. Haben wohl nicht alle Töne auf der Zither. Hier keine krummen Touren, Sie Pfeifenheini. Werd Ihnen das Fell auflockern. Sind wohl. Hierfür fehlt uns jedes Verständnis. Sie werden sich entschuldigen, werden Sie sich. Mann, für diesen Blick. Nicht doch. Gehen Sie mal. Jetzt gehen Sie mal die andere Richtung. Nach drüben, da, nicht hierher. Was wollen Sie denn bei mir? Ich befehle Ihnen. Sie sehen. Sie sehen den Lichtpunkt, ich verstehe. Den Lechnerschen Punkt. Endlich, Mann. Aus dem Punkt wird der Lechnersche Kreis. Aus dem Kreis der Körper. Der globale Lichtkörper, der seine Strahlkraft. Jawohl, und nun kommen Sie mal. Jawohl, langsam. Ihr Blick, Sie sehen. Weiter so. Sie haben nie geradeaus gehen können. Diese Anspannung, die einen geradeausgehen, ein unablässiges, sich durch nichts irre machen lassendes. Plötzlich ist sie da. Fabulös, Mann! Ich wusste, dass Sie kommen werden. Wir haben warten können. Geduld gezeigt. Übermenschliche Geduld. Sie danken es uns. Übernehmen Sie sich nicht. Nicht alles auf einmal, Kubitschek. Was Sie bisher versäumten. Mit einem Mal. So plötzlich, Mann. Bitte. Wir bitten Sie. Und nicht so flattern, Bester. Wenn wir uns erlauben dürfen, nicht zu kreisen, mehr nach vorn, stechen, stoßen, die Schultern, ja, die Schultern hoch, die Energie, die ganze Energie des Herrn in die Stoßrichtung und im Gleichschritt automatischer. Automatisieren Sie sich! Machen Sie sich frei von den denkenden Kräften! Ihr Körper! Ein Geschoss, wie der Professor immer sagt! Ach, hätten wir alles früher haben können! Sehr viel früher, aber schön! Die Lehre von der Erhaltung der Kraft in ihrer Anwendung auf Herrn Kubitschek! Aber Schultern nicht hängen lassen! Bauch rein, Gesäß weg, Kopf runter. Sie haben noch zu viel Kopf, Bester. Oh, diese Nachlässigkeit, nun schon wieder, Kubitschek. Wir hören doch jetzt nicht auf, das wäre ja Wahnsinn. Jetzt und hier, wo es so schön, so überaus schön begonnen hat. Nicht abknicken, Gesäß nach innen mehr, durchdrücken. Ein paar Meter noch. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zurück, Mann. Hören Sie. Hören Sie denn nicht? Was ist? Ist er? Was ist los mit ihm? Da muss doch was. Technik. Die Scheibe. Los, die Scheibe. Ist was? Die Scheibe. Licht aus. Technik, Licht weg. Frag dich das. Was heißt Lechner? Schaut Lechner zu, auch das noch. Lechner im Guckloch. Dann wollt ihr mich da hochnehmen. Seht ihr nicht, wie der Mann? Ihr seht es doch. Experiment gestorben. Was? Lechner habe befohlen. Weitermachen. Der Mann, seht ihr, kommt. Kommt näher. Könnt ihr das nicht sehen, Schweine? Ihr! Wollt ihr mich wegmachen? Das ist euer Programm. Was ich mit diesem Wahnsinnigen... Halt, Mann! Wunderbar. Er bleibt sogar stehen. Wo kämen wir hin, lieber, wenn Sie hier so... Kommen sich wohl großartig vor. Ihrer Rolle. Nun, gehen Sie mal wieder schön an Ihre Wand da. Sie. Kommt schon wieder. Techniker! Ich entlasse Sie, Kubitschek. Augenblicklich. Können das Haus verlassen. Sie sind frei. Glauben Sie nicht? Weg, weg! Weg da! Gehen Sie mal ein bisschen weiter. Weg da! Das hat der Hirnschneider auch schon mal versucht. Der ist auch aufgelaufen. So ungeheuer sind Sie denn auch nicht, wie Sie hier vorkommen, Mann. Lassen Sie Ihre Hände. Ihre Hände weg. Ihre Hände von meinem Körper. Was soll das? Sie nehmen mir die Luft, Mann. Arme Mutter. Sie. Ihre Hände. Hände weg! Und meine Wahl. Im Abendstudio auf NDR3 hörten Sie das Hörspiel Die Lehre von der Erhaltung der Kraft in ihrer Anwendung auf Herrn Kubitschek von Jan Christ. Unter der Regie von Bernd Lau sprach Peter Franke. Toningenieur Johannes Kutzner, Technik Angelika Körber, Regieassistenz Corinne Frottier. Sie hörten eine Kunstkopfproduktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1990.